from somewhere in the wild, wild west. Sie hören die Vivian Kanner Show. Jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf King FM. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Ralf Füchs. Wo fange ich an? Buchautor fange ich an und sage Politiker der Grünen? Oder fange ich damit an, dass ich sage, dass du im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung sitzt? Auf jeden Fall freue ich mich, dass du die Zeit gefunden hast, kurz vor den Bundestagswahlen mit mir heute die Sendung zu den Bundestagswahlen zu machen. Hallo Ralf Füchs. Hallo Vivian. Schön, dass du hier bist. Wir wollen auch später ein bisschen über dein gerade erschienenes Buch sprechen, Intelligent wachsen, grüne Revolution. Was sagst du denn zu den Wahlergebnissen der Landtagswahlen in Bayern? Na, weit entfernt von den Hoffnungen, die wir uns noch vor einigen Wochen gemacht hatten. Aber inzwischen haben die Grünen es mit heftigem Gegenwind zu tun. Das ist eine wirklich verblüffende Entwicklung. Es gab ja eine Zeit, da waren die Grünen fast everybody's darling und immer nur positive Medienberichterstattung. Und jetzt ist das vollständig ins Gegenteil gekippt. Woran glaubst du, liegt das? Weil die Deutschen grundsätzlich gegen alles sind? Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Mischung von Motiven. Das hängt auch damit zusammen, wie die Grünen sich in diesem Wahlkampf präsentieren. Relativ wenig eigentlich von ihren ureigenen Themen und Projekten, wo ich sagen würde, wofür sind die Grünen da? Also Energiewende und ökologische Umbau, Industriegesellschaft und eine neue Form von Mobilität und biologische Landwirtschaft und ja, gleichzeitig unsere klassischen Bürgerrechtsthemen, Integration, Gleichberechtigung, Respekt für Migrantinnen und Migranten und Gleichstellung von unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und Lebensformen. Das sind die grünen Klassiker, wo man uns viel Kompetenz zutraut, wofür man uns auch schätzt, nicht unbedingt mag, aber so, weil wir sagen, das sind auch Alleinstellungsmerkmale der Grünen. Zumindest, wo man uns mehr zutraut als anderen. Auch wenn diese Themen über die letzten Jahre auch mehr und mehr von anderen aufgegriffen worden sind. Aber meinst du nicht, dass es, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber meinst du nicht, dass es auch ein Stück weit daran liegen kann, dass eben genau ein Teil dieser genannten Themen, die du gerade aufgelistet hast, wie zum Beispiel eben erneuerbare Energien oder Ernährung und bewusster, einfach das grüne Bewusstsein mehr in die Köpfe der Menschen zu bringen, dass das dann immer wieder, wenn auch medial verursacht, doch auch immer wieder so Rückschläge gab, wo die Leute dann auch die Hoffnung auf die Grünen hatten, ja, und dann sich aber feststellen mussten, sie bewirken jetzt auch nichts mehr. Jetzt, ich sag jetzt mal lapidar, äußerlich gesehen, früher sind sie mit Turnschuhen in den Landtag gegangen und heute haben sie auch eine Krawatte an, so wie alle anderen. Also, weil sie letztendlich feststellen vielleicht, dass die Grünen auch nur Menschen sind, die versuchen, ihre Machtposition, weißt du, was ich meine? Naja, ich würde, also ich halte sowieso nichts von diesem allgemein Politiker-Bashing. Ja. Ja, ich bewege mich nun seit vielen Jahren, seit mehr als 30 Jahren irgendwie in dieser politischen Welt. Ich kenne sehr viele Leute, die Abgeordneten sind oder Parteivorstände, nicht nur bei den Grünen. Und natürlich sind das Menschen mit allen Stärken und Schwächen. Da gibt es auch natürlich Motive wie persönlicher Ehrgeiz und Ego. Der Wunsch nach Ruhm und Bekanntheit und nach Macht und so. Und trotzdem gibt es da sehr, sehr viele Leute, die wirklich engagiert sind, ja, denen es um Gemeinwohl geht, denen es um bestimmte Anliegen geht, die unendlich viel unterwegs sind, um mit Leuten zu sprechen in ihren Kreisverbänden oder auf Marktplätzen. Idealisten. Ja, da auch ein idealistisches Motiv, dass diese Vorstellung, das wären alles so abgezockte und zynische Routiniers oder so, das teile ich überhaupt nicht und das gefällt mir auch nicht an dieser deutschen Kultur, die eigentlich nach wie vor so ein Generalmisstrauen, so manchmal sogar Verachtung gegenüber Parteien und Parlamentarismus Weil man bis vor ein paar Jahren auch irgendwie der Meinung war, Korruption gibt es nur in südeuropäischen Ländern. Und wir mittlerweile wissen, dass auch, wie gesagt, auch in Deutschland menschliche Züge zu finden sind. Und dann einfach auch dieses Misstrauen grundsätzlich ein Teil der deutschen Mentalität ist, ein Stück weit. Und es hat eine alte antiparlamentarische Geschichte in Deutschland. Wie wir sagen, die geht schon im 19. Jahrhundert los, und dann hatten wir sozusagen den Antiparlamentarismus der Nazis. Wir hatten aber auch den Antiparlamentarismus von links. Ja. Ja. Diese Verachtung gegenüber dem Parlament als Schwatzbude zum Beispiel. Ja, das konnte man von den Nazis hören, man konnte es aber auch von der KPD in der Weimarer Republik hören, und gegen die Bonzen und, ja, so. Und dann sind wir zwangsdemokratisiert worden, 1945, also jedenfalls Westdeutschland, nach dem Krieg durch die Siegermächte, und haben uns irgendwie arrangiert mit dieser parlamentarischen Demokratie. Aber ich habe oft das Gefühl... Eigentlich wollen Sie die Monarchie zurück. Nö, gar nicht. Ich weiß nicht genau was. Also entweder den Einparteienstaat und einen starken Führer, der, ja, oder man will eigentlich gar keine... seine politische Autorität akzeptieren, sondern hat so Vorstellungen von Basisdemokratie und Selbstverwaltung. Also, wenn man zum Beispiel Stuttgart 21, diese Protestbewegung, die ja von den Grünen unterstützt und zum Teil sogar gefüttert sein worden ist, weil wir in der Sache auch gegen dieses Bauprojekt da waren. Und dann, aber da ging das ganz schnell mit, die sind doch alle korrupt. Und die betrügen uns alle und so. Und erstens sind Politiker eben nicht alle gleich. Ja, sie sind keine besseren Menschen, sind auch nicht besser oder schlechter als der Durchschnitt der Gesellschaft. Aber mich besorgt das so ein bisschen, wie schnell das dann umschlägt, also berechtigte Kritik umschlägt in Verachtung und dieses Runtermachen. So, und das trifft jetzt erstaunlicherweise oder merkwürdigerweise die Grünen. Da gibt's auch ein paar vielleicht eigene Fehler. Ja, zum Beispiel dass die Grünen ein bisschen zu oft den erhobenen Zeigefinger schwingen und dieses, also Gefühl, die wollen uns Vorschriften machen und die wollen unser Leben dann reglementieren, ob es ums Fleischessen geht oder um die Frage Autofahren oder was man alles darf oder nicht darf. Auch so ein bisschen vielleicht Hochmut wegen der Erfolge der letzten Jahre. Also manchmal so ein bisschen besserwisserisch sagen rüberkommen. Wir hatten jetzt, hat uns ja eine Geschichte eingeholt, das ist dann zu den Anfangszeiten der Grünen. Wir infiltriert worden sind von so einer Päderastenszene, also Leute, das habe ich bis heute nicht verstanden, die Kindersex legalisieren wollten. Ja, da ging es darum, also Sexualität mit Kindern, die sagt natürlich immer, wenn sie gewaltfrei ist und auf gegenseitigem Einverständnis beruht, straffrei zu stellen. Und das war so eine Phase, wo die Grünen zum Teil eben alle möglichen gesellschaftlichen Forderungen einfach übernommen haben und wo es sowieso gegen sexuelle Repression ging und für mehr sexuelle Vielfalt und ja, und man eben sich nicht wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt hat, dass es zwischen Erwachsenen und Kindern überhaupt keine gleichberechtigte Sexualität geben kann, selbst wenn es keine körperliche Gewalt, keinen körperlichen Zwang gibt, dass das immer eine Form von Gewalt, na klar, sagen, darstellt. Das ist längst Vergangenheit, diese Leute sind längst raus bei den Grünen, auch programmatisch ist das längst sagen, korrigiert worden, so spätestens 1994. Aber es ist nicht wirklich aufgearbeitet worden und jetzt holt es uns plötzlich ein. Und viele Leute, denen das vorher so ein bisschen auf den Keks ging, dass die Grünen immer, wir sind moralisch die Besseren, die haben jetzt offenbar richtig Lust daran zu demonstrieren, dass die Grünen eben auch so ihre dunklen Seiten in ihrer Geschichte haben. Also ich glaube, das ist eine ganz komische Mischung. Bis hin zu den Strompreisen, dass irgendwie Grün dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Strompreise steigen wegen der Energiewende, was in der Sache gar nicht zutrifft. Das hat ganz andere Gründe. So, und wenn das erstmal anfängt zu kippen, dann kannst du fast tun, was du willst, aber das kann man nicht so schnell. Bleibt haften in den Köpfen der Menschen. Ja, das kann man nicht so schnell das Bild wieder korrigieren. Ich meine, ich will überhaupt nicht jammern, das ist ja Quatsch. Wir stehen immer noch ja mit, was weiß ich, 10-11% oder so, was für die Grünen ja kein schlechtes Ergebnis ist, aber ich glaube. Die FDP muss weinen, glaube ich. Ja, die muss zittern, ob sie den Einzug ins Parlament wieder schafft. Aber ich würde sagen, für uns ist hier viel möglich, wenn man nach Baden-Württemberg guckt, Grüne 24%. So sehe ich das auch. Also wir hatten ein viel größeres Potenzial, als wir jetzt ausschöpfen. Ich würde jetzt gerne trotzdem ein bisschen Musik machen und netterweise hast du ja auch schöne Musik mitgebracht. Und ich habe auf deiner Musikliste ein Lied von Wolf Biermann gesehen und ich glaube, das passt an dieser Stelle ganz gut. Das Lied heißt Ermutigung und verrätst du mir, warum du dir dieses Lied mitgebracht hast für diese Sendung? Na, einerseits liebe ich den Wolf Biermann wirklich als Musiker und auch als Mensch mit all seinen Widersprüchen und aber diese aufrechte Biografie und diese ungeheure Rolle, die er nicht nur als Musiker, sondern fast als eine Ikone in der DDR schon spielte, ja, so als einer, der ganz persönlich seine Dissidenz und ganz unerschrocken gelebt hat, sich nicht hat kleinkriegen lassen. Aber ich mag ihn auch als Dichter und als Musiker so ein bisschen, dieser deutsche Villon oder der deutsche Bob Dylan. Und dieses Lied ist ein ganz schönes, weil es einerseits sagt, sei mutig, lass dich nicht einschüchtern, lass dich nicht klein machen, aber verhärte dich auch nicht, ja, weil die Harten, die brechen. Also mach dich nicht zum Opfer und das ist ja auch ein bisschen eine Absage an diesen Heroismus, ja, also an diesen Kult von dem heroischen Widerstand, in dem man sich dann opfert, ja, sondern er sagt, lebe, ja, wir müssen einen langen Atem haben. Dann hören wir jetzt von Wolf Biermann, Ermutigung. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Witzig. Sie hören die Vivian Kanner Show heute zu Gast bei mir zur Bundestagswahl. Ralf Füchs, ein Abgeordneter, bist du Abgeordneter? Nicht mehr, wa? Aber du hattest mal eine Abgeordnetenlaufbahn in Bremen. Willst du ein bisschen mal so deinen Werdegang politisch? Das kommt drauf an, wie viel Zeit wir darauf verwenden wollen. Nein. Weil wenn ich ganz weit aushole, dann würde ich damit anfangen, dass ich so einer der späten 68er bin, die als Schüler radikalisiert worden sind, noch durch den Studentenbewegung, die antiautoritäre Bewegung in den 60ern und dann in den 70ern. In welcher Stadt? Westdeutschland? Ach, das war Bremen. In der Pfalz. Nein, in der Pfalz. Das war so eine ganz kleine Provinzstadt im Südwesten. Und bin dann nach Heidelberg gegangen zum Studium, aber auch gerade deshalb, weil das so eine Hochburg der linken Studentenbewegung war und geriet dann so in den 70er Jahren in den Sog dieser linksradikalen Gruppen, die nochmal Revolution spielen wollten, so nach dem Muster von Marx, Lenin, Klassenkampf, Sozialismus, landete dann auch 3,5 Monate im Knast. Warum? Das hieß juristisch Hausfriedensbruch und Nötigung und das war Besetzung der Universität durch Studenten in Heidelberg und Belagerung des Rektorats, weil wir den Rektor dazu bringen wollten, Strafanzeigen zurückzuziehen gegen Studenten. Und das war eine ziemlich harte Auseinandersetzung damals. Ich würde sagen, da war auf beiden Seiten viel Hysterie sagen im Spiel. Wir kamen uns eben vor wie richtig ernsthafte und gefährliche Revolutionäre. Du sprichst und jetzt von Ende 60er, Anfang 70er. Ja, das war Anfang, so Anfang, Mitte 70er und sagen, die Staatsmacht hat das im Grunde für bare Münze genommen. Das stünden wir wirklich kurz vor einer revolutionären Situation. Und ja gut, dann bin ich eben von der Uni geflogen in Heidelberg, konnte geflogen nicht mehr studieren. Oder geflogen? Geflogen, geflogen, okay. Geflogen, konnte nicht mehr studieren in Baden-Württemberg und ging nach Bremen. Wieso nicht nach Berlin? Sind nicht solche Leute damals alle nach Berlin gegangen? Solche Leute, in Anführungszeichen, aber weißt du, was ich meine? Ich war ja auf dem Trip, dass man die Arbeiterklasse missionieren muss. Und von der gab es in Berlin nicht mehr so viele. Okay. Und Bremen war ja noch eine richtige Hafenstadt und Werften und Stahlindustrie und Autoproduktion. Okay. Und so. Und bin dann aber so Ende der 70er, 78, habe ich mich verabschiedet aus dieser, ich würde heute sagen, Sekte. Dieser Sackgasse, auch weil mir das persönlich viel zu rigide wurde, also nichts mehr zu tun hatte mit freiem Denken und politischem Aufbruch zu neuen Ufern. Hast du Kontakt noch zu Leuten aus der damaligen Zeit? Naja, was doch. Ist aus denen es geworden? Es gibt eine ganze Menge, die auch bei den Grünen gelandet sind. Okay. So, die auch später durchaus politische Karriere gemacht haben, weil viele hatten eben doch eine ganz gute Grundausbildung und haben richtig Politik auch gelernt. Akademische Lauf. Ja, nicht nur, sie haben eben Politik auch auf der Straße gelernt und in den Veranstaltungssälen und sie haben Debatte gelernt, ja. Und wussten, wie man Flugblätter schreibt und auch wie man Mehrheiten organisiert. Und habe mich dann da verabschiedet. Hab damals viel Literatur gelesen, die heute kaum noch bekannt ist, von Intellektuellen, die schon Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre mit dem Stalinismus gebrochen hatten und die dann zwischen die Mühlsteine gerieten von Faschismus und Stalinismus. Okay. Arthur Koestler zum Beispiel oder Manis Sperber, Gustav Regler, also lauter Leute, die wirklich faszinierende autobiografische Bücher geschrieben haben. Und bin dann nach einigen Jahren Anfang der 80er bei den Grünen gelandet. Und war dann lange in der Bremer Bürgerschaft. Warst auch Bürgermeister da auch? Später, in den 90ern, hatten wir eine Koalition, SPD, FDP, Grüne, die erste Ampelkoalition und die einzige. Und ja, das war eine tolle Zeit, weil Bremen ist ein Stadtstaat, kann man schon einiges gestalten, wenn man da in der Regierung ist. Stadt am Fluss war so ein großes Projekt, also die alten Hafenreviere wieder zu öffnen für Stadtentwicklung und hat sich mit 10 Jahre Verspätung auch durchgesetzt. Finden heute alle toll. So wie in anderen alten Hafenstädten auch. Es sind Hamburg ja die attraktivsten, gibt's jetzt auch Hafen-City und überall. So. Ja, es sind ja die attraktivsten Stadtentwicklungsflächen eigentlich im Wasser mit diesen alten Hafenbecken und so. Und aber auch schon angefangen mit Energiewende, alternative Energien und so. Und dann ist die Ampel aber geplatzt, weil wir unsere Konflikte da nicht durch Kompromisse lösen könnten, vor allem in der Flächenpolitik. Und dann war für mich klar, ich muss den Schnitt machen. Schnitt heißt mit der Partei, Schnitt heißt mit Schnitt auch mit, ja, Parteipolitik, aber auch nach irgendwie 20 Jahren oder so mal aus Bremen weg und einfach mal den anderen Wind um die Nase wehen lassen und auch ein bisschen Abstand kriegen. Wie sah das dann aus? Ja, dann kam, wie gerufen, dass die Grünen damals ihre politischen Stiftungen neu organisierten. Es gab damals so 3 kleine Vorläuferstiftungen und die wurden rechtlich fusioniert. Und es ging darum, in Berlin die komplett neu aufzubauen. Und das war der Punkt, in dem ich dann eingestiegen bin. In die Heinrich-Böll-Stiftung, das ist die politische Stiftung der Grünen, so eine Mischung aus einem Think Tank und einem Debattenforum und einem internationalen Demokratienetzwerk. Wir machen Konferenzen, Veranstaltungen. Ich würde gerne gleich weiter über die Heinrich-Böll-Stiftung noch ein bisschen tiefer gehen auch. Aber wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Musik. Und dann sprechen wir weiter mit Ralf Füchs, heute zu Gast in der Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Sie hören die Vivian Kanner Show. Jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf King FM. Heute zu Gast bei mir Ralf Füchs. Ich würde jetzt gerne mit dir über deine Funktion als Vorstandsvorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung sprechen. Seit wann gibt es die Heinrich-Böll-Stiftung? Wer war Heinrich Böll? Nein, seit wann gibt es die Heinrich-Böll-Stiftung? Die Frage, wer war Heinrich Böll, wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch ein Skandal gewesen. Heute, glaube ich, legitim. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Jüngere keine Vorstellung mehr von Böll haben, der ja über Jahrzehnte hinweg nicht nur ein berühmter Schriftsteller war, Nobelpreisträger, wenn man will, Nachfolger von Thomas Mann als Nobelpreisträger, sondern auch richtig eine moralische Instanz in der Bundesrepublik, so in den 70er Jahren vor allem, der ein Mann war, der sich auch jenseits seiner literarischen Arbeit immer für Menschenrechte, für die Freiheit der Kunst eingesetzt hat, für Dissidenten, sei es in Osteuropa oder sei es für die Schriftsteller, die dann nach dem Putsch in Chile durch Pinochet und das Militärregime verfolgt worden sind. Und also der war einfach ein sehr engagierter und streitbarer Demokrat. War auch Teil der Friedensbewegung Ende 70er, Anfang 80er, also gegen Raketenaufrüstung. Und insofern ist das schon eine Figur, an der wir uns auch orientieren können. Ein Vorbild. An der Haltung. Ja, ein Vorbild in der Haltung, nicht unbedingt in den Positionen, die sind natürlich zeitgebunden. Na klar. Aber diese Haltung von Zivilcourage und von einem unbedingten Eintreten für Demokratie, Bürgerrechte, und zwar unabhängig von politischen Systemen. Ja, also der Böll hat sich zum Beispiel sehr für Solzhenitsyn eingesetzt, berühmter russischer Dissident und Schriftsteller, der lange im Gulag selbst war, als Häftling, der politische Positionen vertreten hat, mit denen Böll bestimmt nicht einverstanden war. Ja. Aber er hat sich für die Freiheit von Solzhenitsyn eingesetzt, zu denken, zu schreiben. So, und diese Haltung, die wünschen wir uns auch für die Böll-Stiftung und versuchen das so gut wie möglich auch zu praktizieren. Aber ist diese Böll-Stiftung eine Idee von Heinrich Böll gewesen oder wie ist Nein, die entstanden? Nein, das ist entstanden nach seinem Tod, als die Grünen im Bundestag Fuß gefasst hatten. Und es gibt in Deutschland so eine Einrichtung, die ist weltweit ziemlich einmalig, dass Parteien, die auf längere Zeit im Bundestag vertreten sind und sagen, eine gewisse politische Eigenständigkeit verkörpern, eine eigene politische Grundströmung, wie man sagt, die haben das Recht, Stiftungen zu errichten, die dann aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Das ist Teil der, wenn man will, demokratischen Bildungsarbeit in der Bundesrepublik. Ich glaube, es gibt nur 11 Bundesstiftungen, kann das sein? Bin ich richtig informiert? Ja, es gibt zunächst mal von Union, die Adenauer-Stiftung, die CSU hat die Seidel-Stiftung, die SPD die Friedrich-Ebert-Stiftung, die FDP die Naumann-Stiftung, jetzt die Linkspartei die Rosa-Luxemburg-Stiftung und eben die Grüne Heinrich-Böll-Stiftung. Okay. Das sind die politischen Stiftungen, die im Moment sagen existieren. Und die alte Heinrich-Böll-Stiftung, die wurde 1987 aus einem Freundeskreis von Böll, der damals in den Anfängen auch mit den Grünen sympathisierte, also Petra Kelly zum Beispiel kannte und auf den Protestaktionen gegen Raketenstationierungen und Atomkraftwerke auch dabei war. Und da hat sich ein Kreis von Leuten im Umfeld der Grünen gebildet, der die Familie um Erlaubnis gefragt hat, ob man diesen Namen Heinrich Böll verwenden kann für die Stiftung. Und hat erstmal ganz unabhängig von der Partei, die haben auch gar nicht nach Genehmigung gefragt, typisch Böll, würde ich sagen, diese Stiftung dann gegründet. Und dann gab es aber noch parallele Gründungen. Es gab eine Frauenanstiftung, eine feministische Stiftung in Hamburg. Es gab noch eine eher basisdemokratische in Göttingen. Und dann war aber klar, dass die jeder für sich nicht über genügend Mittel verfügten und zu klein waren, um wirklich bundesweit präsent zu sein. Mhm. Und es fiel dann die Entscheidung, die zusammenzuschließen. Das dauerte ewig lange natürlich, weil das endlos diskutiert worden ist, bis man sich dann verständigt hat. Und diese neue Stiftung hieß ebenfalls in der Tradition der alten Heinrich-Böll-Stiftung. Und da bin ich dann 96 eingestiegen. Und wir sind dann wirklich mit einer Handvoll Leuten und ein paar Tapetentischen, ein paar Handys und ein paar Laptops nach Berlin, erst in ein Mietbüro. Aber jetzt seid ihr ziemlich prominent. Ja, und haben dann Räume gesucht und in den Hackischen Höfen damals gefunden, sind dann im 97 in den Seitenflügel erst bei den Hackischen Höfen eingezogen und sind da mehr und mehr gewachsen. Aber was macht er? Also du hast gesagt, Think Tank, angesprochen, Konferenzen, Tagungen. Ja, einerseits, Think Tank könnte man mit Ideenagentur übersetzen. Ja, also neue Reformideen, neue politische Energiewende zum Beispiel oder Elektromobilität. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf bezüglich Think Tank. Es gibt ja viele Ideen, um gerade im Bereich Umwelt. Es gibt Möglichkeiten seit Jahrzehnten, dass Autos mit Brennstoffzellen fahren und gar nicht mehr mit Benzin fahren müssen. Aber da hängt die Mineralöl-Lobby dran. Da geht es um viel zu viel Geld, als das Interesse da wäre. Brennstoffautos, Elektroautos, Hybridautos oder so weiter. Hybrid ist ja mit Brennstoffzelle nach vorne zu treiben. Ich habe immer so ein bisschen, um wieder auf diese Politikverdrossenheit der Bürger hinzukommen, die ja immer so ein bisschen, wo du vorhin gesagt hast, so wie, es fehlt einem auch aber eigentlich der Enthusiasmus da, sich reinzusetzen. Wenn es denn so, es gibt Thinktanks, da treffen sich intelligente Leute, die nach Lösungen suchen, die brainstormen, sage ich jetzt mal ganz naiv gesagt, die nach Lösungen diskutieren, Konferenzen machen, Tagungen machen, was auch immer machen. Aber letztendlich wissen wir, also jetzt sag ich mal du und ich, wir wissen, es gibt letztendlich Möglichkeiten, gewisse Probleme sind lösbar und das wissen die schon viele, viele Jahre, aber sie werden langfristig hingehalten und nicht gelöst und die Umwelt geht noch mehr kaputt. Naja, natürlich gibt es Interessenkonflikte, es gibt immer auch Besitzstandsinteressen. Ob das die Mineralölindustrie ist oder eine Autoindustrie, die sich eben lange dagegen gesperrt hat, ihre Modelle zu verändern, weil sie einfach mit diesen Luxuskarossen mehr Geld verdienen können. Natürlich gibt es solche Status Quo-Interessen, ja, die einfach versuchen, möglichst lange festzuhalten an. Ich sehe das ein bisschen zuversichtlicher, gerade wenn man auf Energie. Also es gibt immer dieses Festhalten am sagen Status quo, aber es gibt gleichzeitig ja viel Veränderung und eher ermutigende Beispiele, wenn man Energie als Stichwort nimmt. Denn wer hätte das vor 10 Jahren sich ausgemalt, dass wir heute 25% erneuerbare Energien bereits in unserem Strom? Man ist ja dankbar haben. Für solche Erfolge. Ja, ich meine, was heißt, das ist ja schon ein historisches Projekt. Absolut. Wenn eine große Industriegesellschaft sagen, ihre Energieversorgung anfängt umzustellen von Atom und Kohle auf erneuerbare Energien, das ist ein riesiger und komplexer Prozess von Veränderung, der bisher relativ doch erfolgreich und schneller als erwartet stattgefunden hat, auch weil Millionen von Bürgern dann eingestiegen sind. Das war der springende Punkt. Ja, wir haben inzwischen 1,4 Millionen Leute, die Solarzellen auf weil das subventioniert dem, war. Dem Dach haben oder die an Windkraft beteiligt sind, an Windenergie beteiligt sind. Kommen wir wieder ein bisschen zurück zur Heinrich-Böll-Stiftung und den Think Tank und deren Ideen. Das heißt, solche Ideen werden diskutiert, gefördert oder? Ja, wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen, wir arbeiten aber auch mit Leuten aus Bürgerinitiativen bis in die Industrie hinein. Da gibt es nämlich durchaus auch Change Agents, also Leute, die auf Innovationen aus sind, die was verändern wollen, versuchen, neue Ideen so weiterzuentwickeln, dass sie auch politikfähig werden. Stellen sie aber gleichzeitig öffentlich zur Diskussion. Also wir arbeiten ja nicht hinter verschlossenen Türen, sondern wir machen sehr viele Veranstaltungen, Konferenzen, Tagungen, Fachgespräche. Wir publizieren, geben Bücher und sagen Broschüren raus. An dieser Stelle möchte ich einhaken und auf deine Publikation bzw. dein Buch hinweisen, über das wir gleich ausführlich sprechen. Intelligent wachsen, grüne Revolution von Ralf Füchs. Bevor wir darüber sprechen, machen wir ein bisschen Musik von deiner Musikliste, also die Wunschliste, die du mir mitgebracht hast. Da sehe ich ein Lied von dem bereits von dir erwähnten Bob Dylan. Und zwar ist das Lied My Back Pages. Ja, das hat doppelten, mindestens biografischen Bezug. Einmal ist Dylan wirklich jemand, der mich seit meinen Jugendjahren begleitet hat als Musiker. Spielst du ein Instrument? Nee, nicht mehr. Ich habe mal dilettantisch Gitarre gespielt, aber das war zu schlecht, um es... Um Bob Dylan zu werden. Ja. Okay. Und gleichzeitig ist es ein Lied auch über das Altwerden, ohne sich alt zu fühlen. Ja, also jung zu bleiben im Kopf und in seiner Neugier und in seinem Temperament. Und die Aufnahme ist nochmal eine ganz spezielle. Das war nämlich ein Konzert, das Freunde und Weggefährten von Dylan zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum organisiert haben. Und da stehen dann mit ihm solche Großen auf der Bühne wie Clapton und George Harrison und Neil Young und viele, viele andere, die für mich eben auch als Musiker eine wichtige Rolle gespielt haben. Dann hören wir jetzt von Bob Dylan My Back Pages. Sie hören die Vivian Kanner Show bei King FM. Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Ralf Füchs, Vorstandsvorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung, Buchautor und Grünen-Politiker. Ist das so kurz zusammengefasst? Bevor wir uns aber über dein gerade erschienenes Buch Intelligent wachsen, grüne Revolution unterhalten, würde ich gerne mit dir noch ein bisschen über die Heinrich-Böll-Stiftung sprechen, weil die arbeitet ja nicht nur national, sondern auch international. Was kannst du dazu? Ja, das ist sogar der Löwenanteil unserer Arbeit, den man von hier aus eben gar nicht richtig sieht, außer man geht auf unsere Website www.böll.de. Da gibt es nämlich sehr viele Informationen auch zu anderen Ländern und zu globalen Themen. Wir haben Büros in 30 Ländern rund um den Globus, 10 so auf der Schiene Nordamerika, Europa bis nach Moskau. Und die anderen sind in Asien, Afrika und Lateinamerika. Wir arbeiten mit sehr, sehr vielen NGOs zusammen. Das sind Non-Profit, Umwelt, genau, nicht kommerzielle, zivilgesellschaftliche, sagen Organisationen, Bürgerinitiativen, also von ökologischen Themen, Umweltthemen bis hin zu Frauenorganisationen oder unterstützen Schwulen und Lesbengruppen in Ländern, in denen es noch gefährlich ist, sich zu outen. Also unsere Arbeit hat vor allem mit zwei großen Strängen zu tun. Der eine ist Nachhaltigkeit, Ökologie, Energie, Landwirtschaft, Stadtentwicklung, alles, was dazu gehört. Und der zweite große Strang, das ist Demokratie, Bürgerrechte, Minderheitenrechte, Menschenrechtsfragen. Und das spielt schon eine Rolle, vor allem in autoritären oder in halbautoritären Ländern, Russland, China. Du hast mir jetzt gerade das Stichwort Russland gegeben. Wieso ist es so schwierig, auf Herrn Putin so viel Druck auszuüben, dass er diese wirklich menschenverachtenden Gesetze gegen Homosexuelle in Russland, er darf das einfach tun. Er darf das einfach tun und nächstes Jahr, 2014, wird die Winterolympischen Spiele in Sochi stattfinden und die gesamte Sponsorenwelt, Politikerwelt, inklusive unseres homosexuellen Außenministers, reagieren nicht darauf, wie menschenverachtend das überhaupt Gesetze. Es ist verboten, über Homosexualität überhaupt zu sprechen, ja? Es wird klar, wenn man darüber schreibt oder spricht, kann das als Propaganda für Homosexualität ausgelegt werden. Ich meine, meiner Meinung nach ist Putin und Medvedev ein heißes Pärchen. Das kommentiere ich jetzt mal. Nein. Sagen nicht, wir überlassen allen selbst, ob sie sich outen oder na klar. Oder nicht. Sowieso. Und, aber es gibt eine große Vorsicht, international in Konflikt zu gehen mit den russischen Autoritäten. Das ist zum einen ökonomischer Opportunismus, also Russland als Öl- und Gas- und Rohstofflieferant und Russland als Absatzmarkt. Gerade in der Bundesrepublik für Maschinen, Autos, andere Know-how. Industrieprodukte. Also Russland ist ein wichtiger Geschäftspartner für die EU und ganz besonders für Deutschland. Aber es gibt auch eine große, würde sagen, manchmal übergroße politische Vorsicht. Also den Wunsch, Russland ins Boot zu bekommen als Partner für politische Zusammenarbeit. Man braucht Russland natürlich auch im UN-Sicherheitsrat. Da spielen die ja nach wie vor eine entscheidende Geige, können über Veto sagen, Beschlüsse blockieren. Aber auch wenn es um Nahost geht oder Afghanistan, Syrien, ja, dann gibt es immer den Versuch, kann man mit Russland auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und das führt oft zu einer gewissen Leisetreterei oder sogar einem Duckmäusertum. Also man traut sich dann nicht mehr, Fehlentwicklungen wirklich offen anzusprechen, geschweige denn zu kritisieren. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch eine Repräsentanz in Moskau oder wir haben ein Büro in Moskau, ja, arbeiten da schon seit vielen Jahren mit Menschenrechtsorganisationen wie Memorial zusammen, die selbst zunehmend unter Druck kommen. Es gibt ja auch Gesetze, nach denen sich jetzt NGOs, die mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten und die ausländische Geldmittel bekommen, müssen sich als ausländische Agenten registrieren, was unsere Partner auf keinen Fall tun werden, weil sie sagen, Moment mal, damit werden wir ausgegrenzt und stigmatisiert. Ja, das erinnert an das stalinistische Vokabular. Das heißt aber, dass die zunehmend in so einen halblegalen Zustand rutschen, wo man nie genau weiß, wann ihnen die Staatsanwaltschaft auf die Pelle rückt. War nicht bei euch neulich? Und die Büros schließt. Ja, und aber wurden nicht eure Büros neulich in Moskau oder war das andere Stiftungen? Das waren, naja, ist die Adenauer Stiftung und die Adenauer Stiftung und die Ewald Stiftung in Moskau und Petersburg. Da gab es Durchsuchungen. Dann ruderten die Behörden wieder zurück, ja, aber das sind immer solche Drohgesten. Okay. Ja, also mischt euch nicht zu sehr ein. Und es dient natürlich auch zur Einschüchterung unserer Partner, ja, also das. Und in solchen Ländern ist es aber schon extrem wichtig, dass es internationale Organisationen gibt, die die einheimische demokratische Opposition unterstützen, nicht nur finanziell, auch politisch und moralisch, die für Öffentlichkeit sorgen. Das ist auch ein Schutz für diese Gruppen und auch für Individuen. Okay. Öffentlichkeit zu schaffen. Ich glaube ja, dass die ganzen Probleme eine mangelnde Intelligenz voraussetzen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du ein Buch geschrieben hast, das den Titel trägt Intelligent wachsen, grüne Revolution. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass jemand, der seit 30 Jahren mit Ökologiebewegung zu tun hat und von der Anti-Atom-Bewegung eben bis zu Grünsenator in Bremen und jetzt Böll-Stiftung, dass der ein Buch schreibt mit diesem Titel Intelligent Wachsen, weil mit Grün verbindet man ja eigentlich was ganz anderes, nämlich Grenzen des Wachstums. Es gibt eine ganze neue Bewegung, Postwachstumsgesellschaft, also Ausstieg aus dem Wirtschaftswachstum. Wir müssen alle bescheidener werden, Ethik des Verzichts. Und angesichts der großen globalen ökologischen Krisen hilft nur Kapitalismus überdacht. Kapitalismus überdenken muss man immer alles. Und natürlich ist sein Kapitalismus nicht sakrosankt, ist aber eben eine Wirtschaftsform, die sich als extrem flexibel und lernfähig erwiesen hat und sich eben deshalb auch historisch behaupten konnte, weil es sich eben ständig verändert. Und darauf setze ich auch, dass es möglich ist, auch durch Druck, auch durch Opposition, durch alternative Bewegungen wie Fairtrade und diese ganze Bewegung, die jetzt auf eine neue Ökonomie des Teilens geht. Also man muss nicht immer ständig neue Sachen kaufen, sondern man kann seine alten Sachen, die man nicht mehr braucht, die aber immer noch gut sind, die einen hohen Gebrauchswert haben, untereinander tauschen. Muss nicht ein eigenes Auto haben, sondern kann Carsharing machen, jedenfalls in der großen Stadt. Ja, also kulturelle Alternativbewegungen, Bewusstseinsveränderung, aber eben auch sehr stark technologische Innovationen. Wieso hat Deutschland als einziges europäisches Land keine Autobahngebühr? Warum? Alle haben Autobahngebühren. Ja, es gibt ja jetzt Autobahngebührenmaut für Schwerlastverkehr, für LKWs, für sagen Autofahrer, ist es natürlich unpopulär, da scheuen die großen Parteien. Naja, aber in ganz Europa zahle ich hier eine Vignette. Ja, die, und bei uns hat die Autolobby einfach eine sehr starke Stimme über ADAC und sagen die, dieses freie Fahrt für freie Bürger, diese Idee sagen vertritt und natürlich das Argument sagt, wieso, wir zahlen doch jetzt schon über Mineralölsteuer und über sonstige Abgaben. Aber was Abgaben. Ist mit europäischen, das gesamte europäische Ausland fährt durch Deutschland, wenn die Sommerferien beginnen? Ja, deshalb fordert Seehofer, der CSU-Chef, jetzt Mautgebühr für Ausländer. Das finde ich ist ziemlicher Quatsch. Ja, sondern wenn, dann soll man es flächendeckend einführen. Es gibt andere Möglichkeiten, also über eine stärkere Besteuerung der CO2-Emissionen von Fahrzeugen, auch die ständige Wachstum von Güterverkehr und von Autoverkehr zumindest einzuschränken. Aber im Prinzip ist Maut durchaus ein intelligentes Instrument, weil es eben diejenigen belastet, die tatsächlich viel fahren und die damit auch einen zusätzlichen finanziellen Beitrag für die Unterhaltung dieser ganzen Verkehrsinfrastruktur, der Straßenbrücken leisten müssen. Aber ich meine, das ist Bestandteil deines Buches, Intelligenz zu wachsen? Doch, ist es auch, weil das auch bedeutet, Mobilität zu verändern. Also das Auto neu zu erfinden, Elektromobilität, du hast vorhin so ein paar Stichworte genannt, Brennstoffzelle auf der Basis von Wasserstoff, Autos, die vollständig recycelt werden können, wiederverwertet werden können, die aber stärker eingebunden sind in den öffentlichen Verkehr, also dass man in Zukunft problemlos wechseln kann zwischen Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, Eisenbahn, ja, aber Elektrofahrräder, Autos, je nachdem, wie man gerade am besten von A nach B kommt und nicht mehr ein eigenes Fahrzeug unbedingt sein besitzen muss, um mobil zu sein. Wie bist du heute zu mir gekommen? Mit dem Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad von Mitte hierher gefahren, laut Google Maps 7,4 Kilometer. Wow, bist du wahrscheinlich schneller als mit dem Auto sowieso gewesen bei der momentanen Baustelle. Schneller macht mehr Spaß und ich bewege mich dann wenigstens ab und zu mal von meinem Schreibtisch weg. Ich habe auch keinen Dienstwagen, weil Stiftung ist die einzige Politstiftung, die keine Dienstwagen hat. Und ich habe auch in Berlin kein eigenes Fahrzeug, sondern ich bewege mich tatsächlich mit Fahrrad, zu Fuß oder S-Bahn und wenn es sein muss, mit dem Taxi. So, aber das ist nur ein Beispiel dafür, wie man Mobilität intelligenter organisieren kann, um auf den Titel des Buchs zurückzukommen, ohne auf Mobilität zu verzichten. Weil daran glaube ich sozusagen keine Sekunde, dass wir ernsthaft bereit wären, auf die Bewegungsfreiheit, die eigentlich zu Moderne gehört, ernsthaft zu verzichten. Das fängt natürlich mit beruflichen Reisen an. Absolut. Aber auch die Kunst ist ja international, die Wissenschaft ist international organisiert, sogar die Liebe ist internationalisiert. Die jungen Leute, die im Ausland sagen, studiert haben also die oder Praktika machen im Ausland, die haben eben aber auch oft internationale Freunde und Partner. Aber das ist doch toll, das ist die positiven Dinge der Globalisierung. Sehe ich ganz genau so, ja, das ist Austausch, das ist Kontakt, das ist Kennenlernen. Letztlich wirkt das in eine Richtung, dass wir tatsächlich ein europäisches Wir-Gefühl und sogar über Europa hinaus und Zusammengehörigkeitsgefühl so in der Weltgesellschaft entwickeln. Und dafür braucht es Mobilität. Und es kommt eben darauf an, dass wir diese Mobilität so organisieren, dass sie nicht unsere natürlichen Lebensgrundlagen kaputt macht. Also CO2-Emissionen reduzieren, Kraftstoffverbrauch vermindern, den ganzen Energieaufwand, der mit Mobilität verbunden ist, sein reduzieren. Das ist so ein großes Feld. Andere Gebiete, die in dem Buch verhandelt werden, ist Stadtentwicklung, ja, also Häuser, Gebäude so zu bauen, dass sie mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Autark leben können auch. Urban Farming, ja, autark, das gefällt mir nicht so. Das ist nämlich genau dieses sich abschließen. Ja, nein, aber es gibt in Kreuzberg so in Urbanstraße, gibt es so in den zweiten Hinterhöfen so alteingesessene WGs, die da in diesen Loftetagen leben, die mittlerweile sich eigene Kraftwerke aufs Dach gebaut haben und Solar und Blockheizkraftwerk und Wärmepumpen und geschlossene Wasserkreisläufe. Und die restlichen Mieter im Haus damit auch versorgen. Das ist alles sinnvoll. Das wird nur nicht dazu führen, dass wir uns jetzt komplett zum Beispiel aus der Stromversorgung werden ausklinken können, weil die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht. Die Sonne scheint immer, auch wenn die Wolken da sind, scheint die Sonne trotzdem. Ja, aber das reicht natürlich nicht, um so eine Industriegesellschaft mit Energie zu jeder Zeit. Darum geht es. Ja, wir sagen, haben eben Zeiten, da brauchen wir bestimmte Kraftwerksreserven im Winter oder nachts. Und wir brauchen Speicher, den wir Überschussstrom aus Sonne und Wind so aber speichern können, dass wir es dann wieder abrufen. Die Bundesregierung weiß doch, wie man Dinge speichert. Wir machen jetzt mal ganz schnell Musik und dann sprechen wir weiter. Heute zu Gast bei mir Ralf Füchs. Ich sehe auf deiner Musikliste Janis Joplin, Get It While You Can. Vielleicht passt das gerade ganz gut. Na, Janis Joplin ist so eine dieser tragischen Heldinnen, also die in ihren 20ern, glaube ich, mit 27, genau wie Jimi Hendrix. Genau wie Jimi Hendrix. Amy Winehouse, Kurt Cobain. Genau, ja, und die sich gerade richtig verbrannt haben. Die wie so eine Kerze, die man von zwei Seiten anzündet. Und das hört man ein bisschen auch in der Art, wie sie singt, diese ungeheure Leidenschaft, dieses Temperament, die Hingabe. Das macht es einerseits faszinierend und gleichzeitig weiß man, dass dahinter eben auch Drogenexzesse stecken und Alkohol und man lebt nur einmal. Ja, und man sollte schon gucken, dass man ein bisschen auch nachhaltiger, sorgfältiger mit sich umgeht, ohne sich in Watte zu packen. Na klar. Wir hören Janis Joplin, Get It While You Can. Heute zu Gast bei mir Ralf Füchs. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Ralf Füchs. Intelligent wachsen, grüne Revolution. Was meinst du mit intelligent wachsen? Auf eine Weise zu wachsen wirtschaftlich, zu wachsen, die nicht die natürlichen Lebensgrundlagen kaputt macht. Also vom Raubbau an der Natur zum Wachsen mit der Natur, das ist so eine Grundidee des Buchs. Jetzt kann man fragen, ja, wieso brauchen wir denn überhaupt noch wirtschaftliches Wachstum? Gut, in der Bundesrepublik brauchen wir das nicht unbedingt. Wäre auch möglich, sich auf eine mehr oder weniger stagnierende, also Nullwachstums, sagen Ökonomie, sagen einzustellen. Das hätte natürlich auch Konsequenzen, zum Beispiel was Sozialleistungen angeht. Unser ganzes Rentensystem ist auf wirtschaftliches Wachstum aufgebaut. Aber wenn man bereit ist, materielle Abstriche zu machen, braucht man nicht unbedingt wirtschaftliches Wachstum. Wenn wir hier aber in die Welt gucken, dann sieht das komplett anders aus. Dann leben wir gerade in einem Zeitalter von stürmischem wirtschaftlichen Wachstum, das angetrieben wird durch den Aufstieg von Milliarden Menschen. Asien, Afrika, Lateinamerika, die bisher in Agrargesellschaften gelebt haben. Diese verwandeln sich jetzt in Industriegesellschaften und die bisher vor allem in bitterer Armut gelebt haben und in sehr, sehr beschränkten Lebensverhältnissen und nach jetzt einen Lebensstil erstreben und auch realisieren, wie er für uns längst selbstverständlich geworden ist. Und das treibt das Wachstum der Weltwirtschaft enorm voran. Man rechnet damit, dass sich die globale Ökonomie in den nächsten 20 Jahren etwa verdoppeln wird. Sodass die zentrale Frage nicht ist, ob die Weltwirtschaft wächst, sondern wie sie es tut. Ja, wie wir Energie produzieren, ob aus Kohle und Gas und dann Atomenergie oder aus erneuerbaren Energien, mit welchen Materialien gearbeitet wird, stärker mit nachwachsenden Rohstoffen. Aber da könnten doch gerade diese, sage ich jetzt mal, jungen Industriegesellschaften aus den Erfahrungswerten der schon etablierten Industriegesellschaften lernen. Aber ich habe den Eindruck, sie lernen gar nichts, sondern China, was nützt es uns denn, wenn Europa hohe ökologische Standards ansetzt, was ich auch richtig finde, und China am anderen Ende von der Welt oder Indien tonnenweise Chemikalien giftigster Art Meere verseucht und vergiftet. Aus genau dem Grund, den du genannt hast, weil die wohlhabenden Industriegesellschaften das Modell, das Beispiel, die Blaupause dafür liefern müssen, dass wirtschaftlicher Wohlstand und Nachhaltigkeit kein Gegensatz sein müssen, dass man das auf einen Nenner bringen kann, dass man Ökologie und Ökonomie miteinander versöhnen kann. Also, dass wirtschaftliche Entwicklung und sozialer Fortschritt möglich sind ohne Naturzerstörung. Das ist die große Herausforderung mit Blick auf Klimawandel, also CO2-Reduktion auf 90% runterzufahren in Europa. Und das geht nicht alleine über Verhaltensänderungen, also weniger Fleisch essen und weniger Auto fahren, sondern dafür braucht es eine richtige industrielle Revolution, eine komplette Veränderung von Industrie, von Produktionsprozessen, von Produkten. In erster Linie aber meines Erachtens des Denkens. Ja, das Denken ist immer der Ausgangs, der Denken ist immer der Ausgangs, das, der Ausgangspunkt für Veränderungen, aber die müssen sich dann materialisieren. Aber guck mal, zum Beispiel, ich weiß, dafür kann Deutschland ja nichts, aber ein doch schon sehr entwickelter Industriestaat Japan, ja, baut, obwohl es ein Erdbebengebiet ist, ein Gebiet, in dem häufig ganz schwere Erdbeben passieren, Atomkraftwerke direkt ans Wasser. Also ich meine, das ist doch... Ja, das war eine lange Zeit eine Vorstellung, man wäre sozusagen unverwundbar. Also man könnte über technische Sicherheit alle Risiken sagen ausschließen. Das ist eine Form, wenn man will, von Hybris, von Hochmut und selbst sagen Überschätzung. Aber auch in Japan hat es nach Fukushima doch eine richtige Erschütterung gesellschaftlich gegeben. Es gibt zwischen der Mehrheit in der Gesellschaft von Leuten, die für den Ausstieg aus der Atomenergie eintreten. Und ich glaube, Japan ist komplett auf Atomstrom. Japan ist sehr stark von Atomstrom abhängig. Die haben über 50 AKWs. Davon laufen zurzeit aber nur 2 oder 3. Alle anderen sind immer noch stillgelegt. Da gibt es Sicherheitsüberprüfungen. Und bei jedem Einzelnen gibt es große Auseinandersetzungen, ob das wieder angefahren wird. Okay. Sagen oder nicht, aber es ist natürlich auch, und da sind wir wieder bei dem Buch, die Frage nach Alternativen. Weil natürlich die sagen, japanische Gesellschaft nicht einfach zurück kann in eine vorindustrielle Lebensform, sondern diese riesigen Städte müssen mit Energie versorgt werden. Die japanische Wirtschaft sagen, braucht Energie, und darauf gibt es 2 Antworten. Das eine ist mehr Energieeffizienz, also mit weniger Energie mehr Wohlstand zu erzeugen. Also zum Beispiel Gebäude, die eben so gut isoliert sind und mit einer so intelligenten Gebäudetechnik gefahren werden, dass sie kaum noch Energie verbrauchen, in Kombination mit Solarenergie oder kleinen Windturbinen, die man an der Gebäudefassade installieren kann, oder Autos, die eben sehr viel weniger Kraftstoffe verbrauchen oder ganz auf Elektromobilität umgestellt werden können. Also aus weniger mehr machen, das ist Effizienz. Und das andere ist eben die Umstellung auf erneuerbare Energien, auf Solar, auf Wind, auf Wellenenergie, auf Geothermie, die einerseits umweltfreundlich. Geothermie heißt Erdwärme nutzen. Erderwärmung. Ja, sozusagen in schon 20, 30 Meter Tiefe, und wenn man noch tiefer bohrt, sagen erst recht, ist das Erdreich ja warm bis heiß. Das kann man mit einem Wasserkreislauf, kann man diese Wärme nach oben transportieren und zum Heizen nutzen oder sogar für Stromproduktion. Also es gibt eine Fülle von technischen Möglichkeiten, die zum Teil auch noch in der Entwicklung sind, an denen aber vielfach gearbeitet wird von Forschungslabors und Wieso gibt es nicht mehr Menschen wie dich in der Politik? Persönlichkeiten, Menschen, die weiterdenken, weil man hat eigentlich so den Eindruck, dass letztendlich es gibt Kräfte, die versuchen, ob das jetzt dein Buch ist, Intelligent wachsen, grüne Revolution, ob das andere Denker sind, Menschen, die das Bewusstsein erreichen von anderen Menschen, Politiker. Es kommen dann so Nachrichten wie Fracking, wo alle Leute sich jetzt darüber aufregen. Dann gibt es so amerikanische Firmen, die sich in die Gentechnologie und Lebensmittel, Saatgut und so weiter einmischen. Und da wird man doch wahnsinnig. Also da weiß man gar nicht, wo soll man anfangen. Ja, erstens haben wir natürlich nicht alle die gleichen Vorstellungen von dem, wie Fortschritt aussehen soll. Ja, es gibt ja nach wie vor, wenn man das bei Gentechnik nimmt, nicht nur Leute aus der Industrie, sondern auch aus der Wissenschaft, die überzeugt sind, das ist beherrschbar, das ist sicher. Ähnlich wie das bei der Atomenergie in den 60er Jahren der Fall war, wo man auch dachte, man hätte jetzt den Stein der Weisen dann gefunden und die Energieprobleme der Menschheit wären auf alle Zeiten gelöst und die Risiken sagen, systematisch unterschätzt hat. Da geht es natürlich auch um handfeste kommerzielle Interessen, also Gentechnikfirmen haben ja Patente auf diese genveränderten Pflanzen. Sie verkaufen das Saatgut, errichten ein Monopol über dieses Saatgut. Und schreibst du darüber auch in deinem Buch? Gibt es auch ein Kapitel zu grüner Gentechnik, ja, und zu Alternativen in der Landwirtschaft. Weil man, wenn man das intelligent nutzen würde, würde ich jetzt mal sagen, dann müsste kein Mensch hungern. Ja, dafür ist Gentechnik wahrscheinlich die schlechteste Antwort. Jedenfalls ist der Produktivitätsgewinn, also höhere landwirtschaftliche Erträge durch gentechnische Veränderungen von Pflanzen, bisher nicht wirklich beeindruckend. Dafür hat man andere Nachteile, eben wie eine Reduzierung von Artenvielfalt. Und man weiß nicht genau, wie langfristig sich diese gentechnisch veränderten Organismen auf dieses sehr empfindliche Wechselspiel, nicht nur Menschen, sondern da Insekten, andere Pflanzen, dieses sehr komplexe Ökosystem auswirken. Menschliche Gesundheit ist nochmal eine andere Frage. Aber immer wenn der Mensch eingegriffen hat in die Natur, immer, sei es, dass er angefangen hat, irgendwelche Flüsse zu begradigen, die Natur zurückgeschlagen und hat mit fiesen Überschwemmungen den Menschen in die Schranken gewesen. Ja, gleichzeitig haben wir aber die Grenzen der Natur immer weiter hinausgeschoben. Das ist wirklich eine interessante Debatte. In meinem Buch gibt es ein langes Kapitel über Goethes Faust. Hm. Das ist im Grunde fast sowas wie eine Urschrift der Ökologiebewegung. Okay. Der kritisiert, die Idee der Unterwerfung und Überwältigung der Natur. Da geht es um das Eindeichen von Meeresgelände, was urbar gemacht werden soll für Städtebau und Industrie. Und seine Konsequenz ist genau, was du sagst, die Natur schlägt zurück, das Meer holt sich dieses Land, zurück. Aber tatsächlich ist natürlich die ganze Geschichte der menschlichen Zivilisation vom frühen Ackerbau und Vielzucht immer schrittweise eine Erweiterung der Grenzen, die uns die Natur gesetzt hat. Also durch Naturerkenntnis, durch moderne Wissenschaft und Technik unsere Möglichkeiten immer stärker zu erweitern, bis zum Fliegen, ja, dass der Mensch den Vögeln die Fähigkeit zum Fliegen abgeschaut hat oder zum Tauchen, mit Schiffen über das Meer zu fahren. Alles, was sich frühere Generationen nie vorstellen konnten. Ja, oder aber erinnerst du dich, als vor zwei Jahren Stadtlandschaften zu bauen? Ja, das stimmt, wir sind ständig dabei, natürliche Landschaften zu zerstören, errichten aber neue, wenn man will, Kulturlandschaften. Und ich glaube, dass dieser Prozess der Interaktion von Mensch und Natur, der wird nie aufhören. Man muss ihn nur so gestalten, dass Kooperation dabei herauskommt, okay, statt Zerstörung. Ja, Koevolution sogar. Dein Wort in Gottes Ohren, ja, würde ich sagen, weil die Natur schlägt dann doch zurück. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja dann so manchmal so apokalyptische Dokumentationen nachts im Fernsehen, die dann darüber berichten, hypothetisch, die Welt nach dem Menschen. Ja, du musst ja nur in die Bibel schauen mit der Sintflut. Oder so, ja, das sind ganz tief sitzende Bilder, dass als Strafe für das sündhafte Leben der Menschen, Überschwemmungen und Stürme und Plagen, Heuschreckenplagen. Diese ganzen Rinderwahnsinn oder diese... Ja, das ist natürlich so, dass wir, wenn wir in der Natur herumfuhrwerken, dann entstehen Risiken, die wir oft gar nicht sehen am Anfang. Nichtsdestotrotz hat in Japan eine unfassbare Naturkatastrophe, die viele Menschen das Leben gekostet hat. Der Mensch hat es noch getoppt, indem er Fukushima ans Wasser gebaut hat und nachhaltig leider das gesamte will man gar nicht wissen. Ich meine, was folgt daraus, dass wir aus Erfahrung lernen müssen? Das ist eigentlich ein zentraler Punkt, dass wir unsere Wirtschaftsweise und unsere ganze Lebensweise so organisieren müssen, dass wir aus Erfahrung lernen können. Nicht, indem wir den Fortschritt stillstellen und sagen, ja, wir hören jetzt auf mit Wissenschaft und Forschung und wir hören, das halte ich nicht nur für völlig illusionär, sondern auch nicht für erstrebenswert, aber so, dass wir uns stärker Rechenschaft ablegen über die Folgewirkungen unserer Handlungen, und zwar individuell als Mensch, sich zum Beispiel zu fragen, Moment mal, was hat denn Fleischkonsum von 60, 80 Kilo pro Kopf, das ist so der Durchschnitt, was hat das denn für Konsequenzen? Na klar. Ja, für die Tiere, wie die gehalten werden, diese Tierquälerei in der Massentierzucht, oder was heißt das auch für Druck auf landwirtschaftliche Böden, Futtermittelimport, Soja aus Brasilien, so. Ja, also Bio-Kiwi aus Costa Rica finde ich super. Ja klar, ne, wenn man eine CO2-Bilanz machen würde, wie viel sind die geflogen, so, das... Aber das ist, was die Leute kaufen dann diese Kiwis für ihr Gewissen, weil Bio draufsteht, gucken aber nicht, dass die aus Costa Rica kamen und einmal halb um die Welt geflogen sind. Ja, gleichzeitig würde ich sagen, wir entkommen diesen Konflikten nicht. Ja, das moderne Leben ist nicht widerspruchsfrei. Und diese Vorstellung, man könnte vollkommen in Harmonie mit der Natur und seiner Mitwelt leben, das ist zwar eine schöne Vorstellung, aber sie ist gleichzeitig so ein bisschen fast kindlich. Und was wir aushalten müssen, ist eben mit diesen Spannungen und diesen Zielkonflikten auf eine bewusste und verantwortungsvolle Weise umzugehen und daran zu arbeiten, dass es besser wird. Es geht darum, immer daran zu arbeiten, dass es besser wird, ohne die Vorstellung zu haben, irgendwann leben wir in einer heilen Welt. Wir wollen einfach intelligent wachsen. Genau. All das ist nachzulesen in Ralf Höcks Buch Intelligent wachsen, Grüne Revolution, erschienen im Hansa Verlag. Love, talk and good music. Die Vivian Kanner Show auf King FM. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Ralf Füchs. Ich freue mich, dass du es trotz des Wahlkampfs und der Bundestagswahl und allem geschafft hast, in meine Sendung zu kommen. Und wir sind jetzt an dieser Stelle angekommen, wo ich mein Gastgeschenk bekomme. Also nicht besonders originell, vielleicht auch ein bisschen eitel. Ich habe dir mein Buch mitgebracht. Da freue ich mich sehr, weil intelligent zu wachsen ist ein großes Ziel, das man haben sollte. Auch ein persönliches Ziel, genau. Ein persönliches Ziel, das man haben sollte. Ich hoffe, dass du mir noch eine Widmung reinschreibst. Aber gern. Und am Ende meiner Sendung frage ich meinen Studiogast immer nach einer Lebensphilosophie. Das klingt immer so ein bisschen nach Poesie. Nein, nicht Album, Poesie-Album. Poesie-Album. Die Gefahr ist ja immer, dass man dann entweder ganz kitschig oder so platt wird. Aber ich würde schon sagen, auf die Dauer aufrechter Gang, sich nicht verbiegen, so wahrhaftig zu leben, dass man noch guten Gewissens in den Spiegel gucken kann. Und die nötige oder eine glückliche Mischung zu finden zwischen Ehrgeiz, Ambition und dem, was noch wichtig ist, und das ist vor allem Liebe und Beziehungen zu Menschen, mit denen man lebt und die man mag. Das ist vielleicht die größte Lebenskunst, diese Mischung hinzukriegen zwischen dieser Ambition und dem, was eigentlich privates Glück bedeutet. Dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Gut, gut. Ich sage einfach nur danke, dass du die Zeit gefunden hast. Danke, dass du hier warst. Danke, dass Sie Zeit hatten, heute zuzuhören. Und am Ende würde ich gerne noch ein Lied von deiner Musikliste spielen. Und zwar, auf deiner Liste steht Hazmat Modine, Bahamut. Das ist ein Lied, mit dem ich keine biografische Geschichte verbinde, sondern das ist einfach tolle Musik. Das habe ich durch Zufall entdeckt. Die CD wird von einem kleinen Bremer Label herausgegeben, kommt aber aus Amerika, kommt aus New York und ist richtige Weltmusik von tollen Musikern gleichzeitig, aber unheimlich lebendig, witzig und ganz schräg. Etwas, was in keine Schublade passt. Das ist ein schönes Schlusswort von einem Menschen, der auch in keine Schublade passt. Ich danke, dass du heute hier warst. Meines Erachtens, wenn ich jetzt noch ein persönliches Wort sagen darf, mehr Menschen wie dich in die Politik. Wenn ich wählen dürfte in diesem Land, was ich nicht darf, weil ich keine deutsche Staatsbürgerin bin, würde ich mir überlegen, wen ich wähle. Und ich hoffe, Sie waren heute alle beim Wählen und wir sind alle schon total gespannt auf die Ergebnisse. Sie hörten die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen.